Partei hat die Siegen gelehrt. Auf die Blut, die den Tod uns geschworen, die Faschisten zermalmte mein Schwert. Wir stehen im Sturm und Schlaf, bist du auf Friedenswart, bist unbesiegbar und stärker als je. Wir singen dir das Lied und unser Herz im Lied. Hurra, du ruhmreiche Rote Armee! Hurra, du ruhmreiche Rote wachsam wie stets und bereit, kühne Schlachten der Arbeit geschlagen.